Erster, ich lobe Gott von ganzem Herzen. Mein Gott, du bist sehr groß und herrlich. Zweiter, du trägst das Licht wie einen Mantel. Du spannst den Himmel wie ein Zelt aus. Dritter, du baust dein Haus über dem Wasser. Du fährst auf den Wolken und auf dem Wind. Vierter, die Winde sind deine Boten. Das heiße Feuer dient dir. Fünfter, er hat die Erde festgemacht. Sie wird für immer sicher stehen. Sechster, früher war die Erde ganz mit Wasser bedeckt. Das Wasser stand über den Bergen. Siebter, du hast dem Wasser befohlen. Da floss es schnell weg. Achter, Berge kamen hoch und Täler gingen tief. Alles kam an seinen Platz. Neunter, du hast dem Wasser eine Grenze gegeben. Es darf die Erde nicht mehr bedecken. Zehnter, Gott lässt Wasser in den Tälern fließen. Es läuft zwischen den Bergen entlang. Elfter, alle Tiere trinken davon. Auch die wilden Esel haben keinen Durst mehr. Zwölfter, die Vögel wohnen an den Bächen. Sie singen in den Bäumen. Dreizehnter, Gott gibt den Bergen Regen. Die Erde bekommt alles, was sie braucht. Vierzehnter, er lässt Gras für die Tiere wachsen. Er gibt den Menschen Pflanzen für Brot. Fünfzehnter, der Wein macht die Menschen froh. Öl macht das Gesicht schön und Brot gibt Kraft. Sechzehnter, die großen Bäume Gottes haben genug Wasser. Er hat sie selbst gepflanzt. Siebzehnter, dort bauen die Vögel ihre Nester. Der Storch wohnt in den Tannen. Achtzehnter, die hohen Berge sind für die Steinböcke. Kleine Tiere wohnen in den Felsen. Neunzehnter, er hat den Mond für die Zeit gemacht. Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Zwanzigster, wenn es dunkel wird, ist Nacht. Dann kommen die Tiere aus dem Wald. Einundzwanzigster, die jungen Löwen brüllen laut. Sie wollen ihr Essen von Gott haben. Zweiundzwanzigster, wenn die Sonne aufgeht, gehen sie weg. Sie schlafen dann in ihren Höhlen. 23. Dann gehen die Menschen zur Arbeit. Sie arbeiten bis zum Abend. 24. Gott, du hast so viele Dinge gemacht. Alles ist sehr klug gemacht. 25. Da ist das große Meer. Dort leben sehr viele kleine und große Tiere. 26. Dort fahren Schiffe. Auch das große Tier Leviathan spielt dort im Wasser. 27. Alle Tiere warten auf dich. Du gibst ihnen ihr Essen zur richtigen Zeit. 28. Du gibst ihnen Essen und sie sammeln es. Du schenkst ihnen viele gute Dinge. 29. Wenn du weggehst, haben sie Angst. Wenn sie nicht mehr atmen, sterben sie. 30. Du gibst ihnen das Leben. So machst du die Erde wieder neu. 31. Die Ehre Gottes bleibt für immer. Gott freut sich über alles, was er gemacht hat. 32. Wenn er die Erde ansieht, zittert sie. Wenn er Berge berührt, rauchen sie. 33. Ich will für Gott singen, solange ich lebe. Ich lobe meinen Gott immer. 34. Ich hoffe, dass Gott meine Lieder gefallen. Ich bin sehr froh über Gott. 35. Böse Menschen sollen von der Erde verschwinden. Ich lobe Gott von ganzem Herzen. Lobt Gott.